Wenn 100.000 der ränkevollsten und in den wichtigsten Staatsämtern stehenden Menschen gegen ihn arbeiteten, konnte von einer Durchführung seiner großen Pläne nicht mehr die Rede sein. Professor Hoffmann, ein ehemaliger Freimaurer, der sehend geworden war, nennt einige Ereignisse aus den letzten Lebensjahren Josefs II., die er den Freimaurern zur Last legt. Der Türkenkrieg 1789-90 war ein Werk der Geheimen Orden, angezettelt durch den Freimaurer Herzberg und seinen guten Freund Pitt. Der Schatz und die Armee des österreichischen Hofes sollten durch diesen Krieg erschöpft und verwüstet werden. Die Unruhen in Ungarn wurden in den Logen entworfen und debattiert, Herzberg leitete sie. Überdies wurde dem Kaiser auch bekannt, dass die merkwürdigsten Delinquenten jener Zeit lauter Freimaurer oder Illuminaten waren, so der Kabinettsdirektor Günther, Sekeli, Legisfeld, Sonnenfeld und andere. Diese Wahrnehmungen bewogen Josef II. Zu dem ernstlichen Entschlusse der Freimaurerei, den gar auszumachen. Bevor er jedoch diesen Entschluss ausführen konnte, starb er. Am 20. Februar 1790, kurz vor der Vollendung seines 49. Lebensjahres. Kaiser Leopold II. War den Freimaurern ebenso günstig gesinnt wie ursprünglich sein Vorgänger Josef, belehrt uns das Allgemeine Handbuch der Freimaurerei. Professor Hoffmann jedoch, dessen Rat in dieser Angelegenheit wiederholt vom Kaiser eingeholt wurde, versichert uns dagegen, dass Leopold II. Sehr genau wusste, dass ganz Europa und alle Monarchen in der Sklaverei der geheimen Orden lägen. Gleich beim Antritt der Regierung über die gesamten Erblande richtete er sein Augenmerk vorzüglich dahin, die Beziehungen und den unübersehbaren Einfluss dieser geheimen Orden zu sprengen und insbesondere sich selbst und seine Regierungspläne dem Einflusse, der Beherrschung und den überall herumwirkenden Ränken der österreichischen Freimaurer zu entreißen. Denn es ist unglaublich, welche Schliche und Kniffe gewisse Chefs derselben anwendeten, um ihn, Josef II., an ihrem Gängelbande und nach ihren Zwecken zu führen. Das klingt nun doch wesentlich anders als das Urteil des Allgemeinen Handbuches der Freimaurerei. Dass der Kaiser genau unterrichtet war, geht übrigens auch aus dem schon zitierten Briefe seiner Schwester, der unglücklichen Königin Maria Antoinette, hervor, den sie am 17. August 1790 an Leopold II. Richteten. Nehmen Sie sich dort wohl in Acht vor den ganzen Freimaurerbund. Man dürfte Sie bereits gewarnt haben, auf diesem Wege hoffen alle Ungeheuer von hier in allen Landen ans gleiche Ziel zu gelangen. Gott schirme mein Vaterland und Sie vor einem solchen Unglück. Kaiser Leopold II. War maurerisch geweiht. Trotzdem befasste er sich nach den ihm zuteil gewordenen Aufklärungen ernsthaft mit dem Plane, gegen die Brüder Freimaurer einzuschreiten. Bevor er jedoch diesen Entschluss ausführen konnte, starb er am 1. März 1792, kurz vor Vollendung seines 45. Lebensjahres. Er war einer der tüchtigsten Herrscher aus dem habsburg-lothringischen Geschlechte. Sein Nachfolger, Kaiser Franz, war von der Gefährlichkeit der Freimaurer so überzeugt, dass schon im Jahre 1794 ein Regierungserlass erging, der die Freimaurerei in allen österreichischen Provinzen unterdrückte. Wie notwendig dieses Verbot war, bewies die 1795 aufgedeckte Verschwörung Hebenstreits und Brandstätters, die beide Freimaurer und bekannte Logenredner waren. Mit verschworen war auch der Geheimsekretär Leopolds II., der Riedel, und der ebenfalls bekannte Freimaurer Martinowitsch. Sie hatten einen Überfall auf den Kaiser geplant, nebstbei sollten die französischen Gefangenen befreit und ein Teil der Stadt in Brand gesteckt werden. Gleichzeitig wurde in Innsbruck eine Jakobinerverschwörung entdeckt, die gleichfalls von Freimaurern angezettelt worden war. Nun wurde planmäßig und gründlich mit den geheimen Gesellschaften, namentlich mit der Freimaurerei, aufgeräumt. Am 23. April 1801 wurde eine Verfügung erlassen, der zufolge kein Staatsbeamter mehr einem Geheimbund angehören durfte. Jeder Einzelne musste dies eidlich erklären und sein Versprechen alljährlich erneuern. Wer es nicht tun wollte, dem stand es frei, um seine Entlassung anzusuchen. Das Verbot erfüllte seinen Zweck. Adel, Militär, Beamte und Geistliche, denn auch solche waren damals in der Freimaurerei tätig, kehrten den Logen den Rücken, die nun verödeten. Auch bei uns verbargen die Freimaurer nunmehr ihre politischen und umstürzlerischen Bestrebungen unter dem geheimnisvollen Teppich der Loge, holten sie aber von dort sofort wieder hervor, wenn sie Morgenluft witterten. So in den Jahren 1805 und 1809, als die Franzosen nach Wien kamen. Hören wir, was Bruder Lewis in seiner Geschichte der Freimaurerei in Österreich darüber zu erzählen weiß. Er stellt zunächst die Tatsache fest und betont dann, dass insbesondere im Jahre 1809 die von Wiener Brüdern neu geschaffene Große Nationalloge von Österreich mit dem Großorient von Paris Verbindungen unterhielt. Durch die Vermählung der Erzherzogin Marie-Louise mit dem Kaiser Napoleon unterlag die Postverbindung mit Frankreich einer weniger strengen Aufsicht und so blieb die maurerische Korrespondenz zwischen der Wiener Loge und dem Orient von Paris der österreichischen Polizei verborgen. Man arbeitete im Stillen weiter, bis Napoleons Entthronung und das bekannte päpstliche Anathema im Jahre 1814 bewirkte, dass diese Tätigkeit eingestellt wurde. Dieses meisterhafte Anpassen an die jeweiligen Verhältnisse, diese Zähigkeit und Zielstrebigkeit könnte einem fast so etwas wie Bewunderung abringen oder auch etwas anderes. Aber hören wir weiter, was der hocherleuchtete Bruder Lewis uns zu berichten weiß. Im Jahre 1848 brachen unter Kaiser Ferdinand die Unruhen aus. Unruhen ist gewählt als Verdeutschung für das fremdsprachige Wort Revolution. Sie wurden von dem intelligenten Teile der Bevölkerung der Hauptstadt angeregt. Wir wissen schon, wer der intelligente Teil der Großstadtbevölkerung ist. Es ist nicht der gebildete Teil, es ist eben der intelligente Teil. Als die Verleihung einer freien Staatsverfassung zugesagt war, hielt es der in Wien anwesende Bruder Lewis für angemessen, die ersten Vorbereitungen zur Wiedereröffnung der im Jahre 1794 geschlossenen Loge zum heiligen Josef zu treffen. Es gelang dem Bruder Lewis, wie uns Bruder Lewis berichtet, im September 1848 die Zustimmung des Ministers des Inneren zu erhalten, und am 5. Oktober 1848 fand im Hause des Grafen Harnoncourt die feierliche Wiedereröffnung der Loge zum heiligen Josef statt.